spielen, selbst willet ihre Freude fühlen. Wie stark ist nicht ein Zauberton? Ein holde Flöte durch dein Spielen. Alle Flöte durch dein Spielen, selbst bildet ihre Freude. Doch nur Pamina, nur Pamina bleibt davon, nur Pamina bleibt davon. Pamina, Pamina. Das ist Papagenos Ton. Vielleicht sah er Pamina schon, vielleicht eilt sie mit ihm zu mir. Vielleicht